do right here is go back, way back, back into time. Doch anstatt haben, unsere Frauen sind Prinzessinnen und Anstandsdamen. Verdoppeln das, was wir anfangs haben. Machen, gewinnen, profitieren. Organisiert wie die Triaden. Wir tragen seit Kindertagen mehr als nur Blackbooks mit uns. Was will mit Mathematik, Guerilla-Strategien und Kriegskunst? Und wer sieht uns und wer nicht? Es wird gefährlich, mein ehrlich. Ich will mein Ding an die Leute bringen und mehr nicht. So bleib ich wach, über Nacht schlaf und chill nie mehr. Rap ist mein Virus, die AC-Waffe des Militärs. Leb vom Bassdrum, Samples, Kicks und Snares. Bleib unberechenbar, mach mein Versprechen wahr, Jigger, das wär's. Es geht aufwärts, egal auf welchem Kanal du bist. Mein Erfolg ist berechenbar, wie Algebra und Analysis. Alles, was planbar ist, setz dich um in Taten. Pflaster Wege mit Köpfen, wie RAG bis in die Staaten. Also komm schon, oh, Mr. Erjan spielt nicht mein Sonnenschein. Was für dich Kino Spaß, für mich die Hölle, nämlich James Ryan. Auf James schreien Hip-Hop-Clowns nach Rap und Nächten. Freestyles gehen zugrunde, weil ich werf nicht, wenn ich schieß. Der Wirkstoff läuft in mir so wie mein Denkprozess. Was immer Krieg und Kriegsgrund.